sich einzubringen. Пусть вас Бог благословит, der Herr soll euch segnen, чтобы ваше сердце горело для Бога, damit euer Herz für Gott brennt, было желание служить Богу, und dass man auch den Wunsch hat, dem Gott zu dienen. Я сегодня хочу еще раз обратить ваше внимание на серию наших проповедей. Und ich möchte gerne heute Aufmerksamkeit noch mehr auf unsere Predigtserie lenken. Скрытые сокровища в темноте. Schätze im Dunkeln. Im Dunkeln. Okay. Кто-нибудь из вас находил когда-то клад? Hat jemand von euch mal einen Schatz gefunden? Клад. Никто не находил, нет? Niemand? 50 евро. 50 okay. Euro. Okay. Знаете, okay. Однажды мои дети, когда они были поменьше, ist die eins, wo meine Kinder noch klein waren, они со своими друзьями играли в лесу. Die haben mit ihren Freunden im Wald gespielt. Ну, мы там жили возле леса как раз. Also wir haben dort am Wald gelebt. И они нашли самый настоящий клад. Und sie haben tatsächlich einen echten Schatz gefunden. Ну, я не помню, что там было. Ich kann mich nicht erinnern, was da drin war. Но знаю, что они поделили его между собой, между детьми. Aber ich weiß, dass sie unter den Kindern, also untereinander geteilt haben. И вот моим досталось. Und meine haben bekommen. Кольцо. Und meine haben einen goldenen Ring bekommen. Вот он, я специально его сегодня взяла, чтобы вам показать. Das ist der Ring, ich habe den extra heute mitgenommen. Да, с камнями. Ja, wirklich mit den Steinen. 585. Probe. Also 585 Karat, beziehungsweise Gold. Ich habe keine Ahnung, wer diese Notwendigkeit hatte, zu unserer Zeit noch einen Schatz einzugraben. Nicht знаю, как долго тут пролежал, но было все очень грязное. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dort gelegen ist, aber es war ziemlich dreckig alles. Это было очень интересно, да? Aber es war sehr, sehr interessant, nicht wahr? Знаете, как в пиратских историях нашли клад. Wisst ihr, wie bei diesen Piratengeschichten? Okay. Если ты когда-то отдыхал на море, wenn du irgendwann einmal Urlaub gemacht hast am Meer, то ты, наверное, видел там на пляже таких странных людей. Hast du bestimmt dort am Strand so seltsame Menschen gesehen? Ну, у них была такая штуковина большая, да, такая? Такая штуковина. Die haben so ein Ding gehabt. Да, знаете, они идут по пляжу, по песку так сканируют, да? Ach so, so ein Gerät, was sie gescannt oder beziehungsweise versucht haben, etwas zu finden am Strand. Они ни на кого не обращают внимания. Die haben auf niemand Acht gegeben. Вообще эта штуковина такая тяжелая. Я наблюдала, как. Also dieses Gerät war ziemlich schwer. Ich habe mal beobachtet die Leute. И когда вот что-то там в песке. Und wenn dort etwas im Sand находится oder etwas gefunden wird, то эта штуковина пищит. Dann ertönt dieser oder schreit dieses Ding. И все такие сразу на пляже, zack. Und alle am Strand plötzlich zack, die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Menschen. Что же он там сейчас найдет? Was würde er jetzt finden dort? И этот человек начинает копать, да? Und er fängt dort an zu graben. И всем интересно, что же он там найдет? Und alle sind neugierig, was er dort überhaupt и finden все kann. Хотят вот эти сокровища. Und alle wollen diese Schätze haben. Но никто не хочет копать. Aber keiner will graben. Okay, моя тема сегодня okay. Копай глубже. Mein Thema heißt heute grabe tiefer. Знаете, когда я читаю Новый Завет, wisst ihr, wenn ich das Neue Testament lese, я смотрю, как Иисус учил, sehe ich, wie Jesus lehrte, и у меня просто возникает вопрос. Und bei mir kommt so eine Frage auf. Почему все-таки так мало фарисеев и книжников обратились к Иисусу? Wieso sind so wenige Pharisäer und Schriftgelehrten da, die sich an Jesus gewandt haben? Да, они были горды. Ja, die waren stolz. Да, может быть, лицемерны. Ja, vielleicht waren sie Heuchler. Но они были духовные люди, они знали Писание. Aber die waren geistliche Menschen, die kannten die Schrift. Они проводили свое время, так сказать, духовно. Also man kann sagen, die haben ihre Zeit geistlich verbracht. Ну не так, как другие работяги, да? Also nicht so wie die anderen Arbeiter. Им не надо было ловить рыбу. Sie mussten nicht fischen gehen. Им не надо было отвлекаться на какие-то домашние дела. Sie mussten sich nicht ablenken bei Hausarbeit. Их задача была. Ihre Aufgabe war. Копать Писание, die Schrift, in der Schrift zu graben, и вести народ к Богу. Und das Volk zu Gott zu bringen oder zu führen. Но у них была проблема. Aber sie hatten ein Problem. И мы это видим из их споров и умничаний с Иисусом. Und wir sehen das aus ihren Diskussionen, Streitereien, wie sie damals geredet haben. Когда они пытались применить к духовным вещам свой человеческий разум. Als sie versucht haben, еще раз. Применить к духовным вещам свой человеческий разум. Als sie versucht haben, zu geistlichen Dingen ihren menschlichen Verstand anzuwenden. Они не понимали Иисуса. Sie verstanden Jesus nicht. И вместо того, чтобы искать Писание, копать Писание. Und statt in der Schrift zu graben. Вот что ты делаешь, когда ты чего-то не понимаешь? Also was machst du zum Beispiel, wenn du etwas nicht begreifst? Ну, я, например, я начинаю искать информацию. Also zum Beispiel, ich persönlich, ich fange an, die Information dazu zu suchen. Благо, у нас Google есть. Gut, dass wir Google haben. Okay. Okay. Да, но они вместо того, чтобы докапываться до Писаний, aber sie, anstatt in der Schrift zu graben, они считали, что у них есть уже все знания. Haben sie gedacht, oder beziehungsweise eingebildet, dass sie bereits alles Wissen haben. Зачем им копать, когда они там уже пропахали все вдоль и поперек? Wozu für sie graben, wenn sie schon alles quer und durchgegraben haben? Вот когда ты что-то не понимаешь, also wenn du etwas nicht verstehst, копать до истины, dann grabe nach der Wahrheit. Это мудрость. Das ist Weisheit. Это мудрость. Das ist Weisheit. Okay. Okay. Так вот, проблема фарисеев и книжников, also das Problem von Pharisäer und von den Schriftgelehrten, была в том, что они не хотели копать. War darin, dass sie keinen Bock hatten zu graben. Ну, там были, конечно, Никодимы, были другие, которые приняли Иисуса. Natürlich war dort auch bei einige Leute wie Nikodemus oder ein paar andere Pharisäer, die Jesus angenommen haben. Ну, смотрите, вот эти книжники и фарисеи. Aber schau her, diese Schriftgelehrten und diese Pharisäer. Бог дал им ключи от своей сокровищницы. Gott hat ihnen den Schlüssel von seiner Schatztruhe gegeben. Но они не воспользовались этой возможностью. Aber sie haben diese Möglichkeit nicht genutzt. Они не воспользовались этим преимуществом, я бы сказал. Ich würde sagen, die haben diesen Vorteil gar nicht in Anspruch genommen. И поэтому Иисус, он когда говорит в своей Нагорной проповеди о небесных сокровищах. Und deswegen, als Jesus in seine Bergpredigt über die himmlischen Reichtümer über die Schätze gesprochen hat. Он подчёркивает, насколько они ценнее земных. Unterstreicht er, wie wertvoller oder kostbarer sie sind als die irdischen Schätze. И как вывод? Und als Fazit? Мы все знаем, там, где alle, сокровище твоё, там dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Наше сердце побуждает нас стремиться к тому, что нам ценно, правда? Also unser Herz bringt uns dazu, nach etwas zu streben, was uns wertvoll ist, erscheint. Мы готовы инвестировать что угодно в то, что нам дорого. Also wir sind bereit, in das zu investieren, was uns lieb ist. Терпеть что угодно. Egal, etwas auszuhalten dafür. Помните, в прошлое воскресенье Тони говорил про страсть. Könnt ihr euch erinnern, als Toni letzten Sonntag über die Leidenschaft gesprochen hat? Страсть, готова даже страдать, чтобы достичь то, что ей хочется. Denn die Leidenschaft ist bereit zu leiden, um das zu erreichen, was sie so gerne möchte. Говорите, если человек, schaut ihr, wenn ein Mensch прилеплен к земным сокровищам, an den irdischen Schätzen angebunden oder gebunden ist, то он даже и не помышляет о небесных сокровищах. Dann macht er sich überhaupt keine Gedanken über die himmlischen Schätze. Они могут открыть ему дверь в небесное царство. Aber sie können ihm den Weg in den himmlischen Reich zeigen oder öffnen. Ну, как бы зачем ему эти небесные сокровища, да ещё и скрытые, да? Aber eigentlich kommt meine Frage auf, wozu braucht er diese himmlischen Schätze, die überhaupt für ihn verborgen sind? Их же надо ещё искать. Danach muss man noch suchen. Потом ещё и копать. Und dann muss man noch graben. И ещё неизвестно, что там, может быть, оно. Und es ist ungewiss, was dort ihn erwartet. Да, зачем, когда у меня уже всё есть? Wozu, wenn man schon alles hat? Однажды к Иисусу пришёл богатый юноша. Помните историю, eins kam, да? Zu Jesus, ein reicher Mann. И он услышал, весть о спасении. Er hat die Botschaft über die Rettung gehört. И его сердце загорелось. Und sein Herz entbrannte. Он говорит: "Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь?" Er sagte: "Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben?" Он думал: "Ну там я сделаю парочку добрых дел и вечная жизнь у меня в кармане." Er hat sich gedacht: "Ich mache ein paar gute Werke und dann ist das, dann habe ich das alles in der Tasche." И Иисус говорит ему. Aber Jesus sagt zu ihm: "Исполняй заповеди. Du sollst die die Gebote erfüllen." Не убивай, не кради, почитай родителей и так далее. Stehle nicht, du sollst deine Mutter und deinen Vater ehren und so weiter. О, это я могу, это я делаю, да. О, das kann ich, das tue ich auch die ganze Zeit. А потом Иисус посмотрел на него. Und dann hat ihn Jesus so angeschaut. Говорит, если ты хочешь быть совершенным. Er sagt, wenn du vollkommen sein möchtest. Кстати, здесь проявляется юмор Иисуса, да? Übrigens hier, ну, сарказм такой. Hier kommt so eine sarkastische Note von Jesus oder sein это, Humor. Это для тех, кто не верит, что у Бога есть чувство юмора. Es ist für diejenigen, die nicht glauben, dass Gott auch Humor hat, also Gefühl für Humor. Jesus посмотрел на него и говорит: Jesus если schaut ihn sich an быть совершенным, und sagt zu ihm: Wenn du vollkommen sein möchtest, тогда возьми свое имение, dann nimm dein Besitz, продай и раздай нищим. Verkauf es und verteile es an die Armen. Парень не готов был расстаться со своим имением. Der junge Mann war nicht bereit, seinen Besitz abzugeben. Он не готов был расстаться со своими удовольствиями. Er war nicht bereit, Vergnügen aufzugeben. Написано, что он отошел от Иисуса в печали. Und es steht geschrieben, dass er traurig von Jesus weggegangen ist. Смотрите, то, что мы любим, schaut her, das, was wir lieben, то, что мы ценим, das, was wir schätzen, то, что нам дорого, das, was für uns kostbar ist, это владеет нами. Das ist das, was uns besitzt, sozusagen. Особенно, besonders, если это связано с удовольствиями. Wenn es mit irgendwelchen Vergnügungen verbunden ist. Потому что удовольствие, denn Vergnügungen, оно высвобождает в нас гормоны счастья, да? Das setzt in uns diese Glückshormone frei. Поэтому это не так уж и легко иногда вот вырваться из этого, да? Deswegen fällt das nicht so leicht, sich daraus zu reißen. Эксклюзивная изысканная еда – удовольствие? Also, exklusives Essen – ist es ein Vergnügen? Кто-то любит поесть? Mag von euch jemand gut zu essen? Мы уже в прошлый раз признались, да. Also, wir haben schon letztes Mal это auch darüber geredet. Ist es ein Vergnügen? Да. Ja, natürlich. Дорогая одежда, хорошая, шикарная машина – also, удовольствие? Also, teure Kleidung oder ein tolles Auto – ist es ein Vergnügen? Да. Ja. Много денег, когда ты не можешь, когда ты можешь себе ни в чем не отказать. Удовольствие. Also viel Geld ist das, wo du alles kaufen kannst. Ist das ein Vergnügen? Да еще какое? Und wie? Послушайте, ну вообще-то грешного ничего в этом и нету. Hör zu, eigentlich gibt es nichts Sündiges daran. Нет ничего в этом грешного. Es gibt nichts Sündiges daran. Плохо, когда человек делает из этого идола. Es ist schlecht, wenn der Mensch daraus einen Götzen macht. И если ну, скажем так, не используют вот эти возможности для чего-то лучшего. Oder wenn du diese Möglichkeiten nicht für etwas Besseres einsetzt. Смотри, Иисус, когда увидел Закхея, schau her, als Jesus den Zachäus gesehen hat, он ему не сказал, пойди, продай имение. Er hat zu ihm nicht gesagt, du sollst gehen und deinen Besitz verkaufen. А богатому юноше сказал. Aber einem reichen jungen Mann sagte er das. Потому что, weil, это была именно его проблема. Denn genau das war sein Problem. Он думал, sich, что, вот, что он исполняет заповеди, этого достаточно. Dass er die, wenn er die Gebote erfüllt, dass es genügend ist. Он богатый. Er ist reich. Имуществом. Er hat viel Besitz. И праведностью. Und Gerechtigkeit. Знаете, он был очень доволен собой. Und wisst ihr, er war sehr, sehr zufrieden mit sich selbst. Ходил такой важный. Der ist so rumgegangen, ist в окружении своих друзей. In gute Freunde haben ihn umgeben. Да, знаете, такой авторитет, да, пальцы веером там. Weißt du, so ein autoritäre Person, wo er Autorität он hatte. Он скажет слово, все так в рот ему заглядывают. Ну, er muss nur ein Wort sagen und alle spuren schon. Ну, знаете, я видела таких людей, я думаю, вы тоже видели, да? Also, wisst ihr, ich habe solche Leute gesehen, ich denke, ihr habt es bestimmt auch. Которые так, ну, любят немножко поумничать. Die es lieben, so wichtig zu sein. Ну, этот парень, он был неплохой. Und dieser junge Mann, der war nicht schlecht. И он действительно старался исполнять заповеди. Und er hat in Wirklichkeit versucht, Gottes Gebote zu erfüllen. Ну, смотрите, Иисус, он хотел показать этому парню, aber wisst ihr, schaut her, Jesus wollte diesem jungen Mann zeigen, что вообще-то он нищий грешник, который нуждается в спасении. Dass er eigentlich ein armseliger Sünder ist, der eine Rettung braucht. Поэтому он говорит ему, deswegen sagt er auch zu ihm, пойди, продай имение и раздай. Geh und verkaufe deinen Besitz und verteile das an die Armen. Вот если ты утверждаешь, also wenn du behauptest, что ты исполняешь заповеди, dass du die Gebote Gottes erfüllst, но сделай вот такую малость еще. Dann mach noch diese Kleinigkeit. Вот как у тебя вообще вот с любовью к ближнему? Also wie sieht es bei dir überhaupt mit der Nächstenliebe aus? Вот пойди, продай и раздай. Also geh, verkaufe und verteile. Но парень оказался не готов. Aber der junge Mann war nicht bereit. Один человек был беден. Ein junger oder ein Mensch war mal arm. И он никак не мог вылезти из проблем. Und er schaffte nicht aus seinen Problemen herauszukommen. И вот однажды он получает письмо. Und eines Tages bekommt er einen Brief. И в этом письме написано, und in diesem Brief steht, что если ты хочешь быть, стать счастливым, also wenn du glücklich werden möchtest, и решить все свои проблемы, und deine alle Probleme lösen willst, тогда бери лопату, dann nimm einen Spaten, и там под старой яблоней в твоем саду зарыт клад. Und dort unter deinem alten Apfelbaum ist ein Schatz verborgen oder vergraben. Okay. Okay. Прочитал. Hat das gelesen? Прошли годы. Jahre sind vergangen. И вот однажды внук этого человека находит это письмо. Und dann findet der Enkel von diesem Mann diesen Brief. И он бежит к деду. Und er läuft zu seinem Opa. Дед! Und sagt, wo ist а das? Что ты сделал с этим кладом? Großvater, was hast du mit diesem Schatz gemacht? Ведь тут написано, что он был зарыт в нашем саду, а мы до сих пор бедные. Denn es steht hier geschrieben, dass der dort in unserem Garten vergraben ist und wir sind nach wie vor sehr arm. Ну, дед такой взял очки. Und der Großvater hat seine Brille genommen. Говорит, иди сюда. Und sagt, komm mal her. Смотри сюда. Schau her. Вот здесь. Also hier. Столько ошибок. Sind so viele Fehler. Вот смотри, здесь написано «а», а не «о». Hier steht statt «а», «о». А вот тут противоречия. Und hier sind Widersprüche. Да, да, дед, а что с кладом-то? Ja, ja, opa, alles gut, aber was ist mit meinem mit unserem Schatz? Ну, ты знаешь, я как-то вот пока разбирался с ошибками. Weißt du, ich habe versucht, diese Fehler irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Dann habe ich versucht herauszufinden, wer den Brief geschrieben hat. Ich habe das schon alles vergessen. Und dann schnappt sich der Enkel den Spaten und läuft in den Garten. Und gräbt und gräbt. Короче, находит это сокровище. Und kurz gesagt, er findet diesen Schatz. И решает все проблемы семьи. Und löst alle Probleme der Familie. Вот такая притча. So ein Gleichnis. Иногда человек вот ищет что-то в Писании, там что-то копается. Manchmal sucht der Mensch etwas, der also in der Schrift gräbt und gräbt. Не копает, а копается. Also er gräbt nicht, sondern er sucht nach Fehler. Да. То есть ищет какие-то противоречия. Er sucht nach irgendwelchen Widersprüchlichkeiten. Вместо того, чтобы поверить и проверить. Anstatt zu glauben und zu prüfen. Возьми лопату. Nimm deinen Spaten. А вдруг? Und grabe mal vielleicht. А plötzlich. Vielleicht. Вы знаете, у Бога есть замечательный план для каждого из нас. Wisst ihr, Gott hat für jeden von uns einen wunderbaren Plan. Но многие христиане живут и умирают так. Aber viele Christen leben und sterben so. Так никогда и не познав Божью волю о себе. Und erfahren Gottes Willen nicht für ihr Leben. Потому что они не узнали достаточно Его самого. Weil sie ihn selbst nicht genügend erfahren haben, nicht kennengelernt haben. Потому что они не копали. Weil sie nicht gegraben haben. Потому что, знаете, гораздо легче прийти в магазин и купить готовое. Wisst ihr, es ist wesentlich einfacher, in ein Geschäft zu kommen und sich etwas Fertiges zu kaufen. Другими словами, гораздо легче жить чужой мудростью. Mit anderen Worten, es ist wesentlich leichter, mit einer fremden Weisheit zu leben. Чужими знаниями о Боге. Mit fremdem Wissen über Gott. Поэтому вот эти люди так и не поняли. Deswegen haben diese Menschen nach wie vor nicht verstanden. Какое наследство Бог приготовил для своих детей? Welche Erbschaft Gott für seine Kinder überhaupt vorbereitet hat? Ну разве этого хочет Господь? Aber möchte Gott das? Он хочет, чтобы мы были богаты во всем. Er möchte, dass wir reich sind во in всем. Allem. Он in allem. Приготовил нам наследие. Er hat uns für uns ein Erbe vorbereitet. Я хочу рассказать вам одно интересное откровение, которое я получила недавно во сне. Ich möchte euch eine sehr interessante Offenbarung erzählen, was ich im Traum bekommen habe. Оно о том, как Бог призывает человека. Das handelt davon, wie Gott den Menschen beruft. Я видела человека, дух которого был мертв. Ich habe einen Menschen gesehen, bei dem der Geist tot war. Человек лежал и ну, был как мёртвый. Also der Mensch lag da und war wie tot. Он ни на что не реагировал. Er reagierte auf gar nichts. Но Бог позвал его по имени. Aber Gott hat ihn, ihn nach seinem, mit seinem Namen gerufen. Mm-hmm. Помните, пару недель назад я уже говорила о небесных именах. Könnt ihr euch erinnern, wo ich vor ein paar Wochen über die himmlischen Namen geredet habe? Das sind nicht die Namen, wo unsere Eltern uns gegeben haben, sondern welche Gott dem Menschen gibt. Und in diesem Namen ist, ist praktisch die Berufung eingeschlossen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und Gott ruft zu dieser toten Seele, ее небесным именем. Он hat sie nach einem mit einem himmlischen Namen genannt. Я не помню, какое там имя прозвучало. Ich kann mich nicht erinnern, welcher Name das war. Ну, не в этом суть, да? Also darin ist ja kein, also das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Но, например, скажем, воин. Воин. Скажем, воин. Zum Beispiel Kämpfer. Да, воин. Кämpfer. Его звучало воин. Und dann so ertönte es. Воин. Kämpfer. Kämpfer. Воин, Kämpfer. Бог звал его. Gott ruft ihn. И с каждым разом, когда от имя этого человека было произнесено, und mit jedem Mal, wo die Stimme von diesem Menschen ertönte, из Божьей уст также летели стрелы. Aus Gott seinem Mund flogen die Pfeile. Mm-hmm. И они наполняли колчан этого человека. Und die haben den Köcher von diesem Menschen gefüllt. Mm-hmm. И одновременно с этим человек просыпался и поднимался. Und gleichzeitig wachte dieser Mensch auf und legte sich wieder hin. И Бог звал его по имени до тех пор, пока этот человек не встал. Und Gott hat so lange mit seinem Namen gerufen, bis dieser Mensch aufgestanden ist. И каждая стрела, которая вылетала из Божьих уст, und jeder Pfeil, was aus Mund Gottes rausflog, она имела свое название. Das hatte auch seinen eigenen Namen. Это были дары. Das waren Gaben. Это были таланты этого человека. Das waren Talente von diesem Menschen. Это было его призвание. Das war seine Berufung. Также вот слова, которые Бог уже проговорил в ситуации в auch жизни этого человека. Auch die Worte, was Gott bereits in die Situationen, in das Leben von diesem Menschen herausgesprochen hat. Хотя эти ситуации еще не произошли. Obwohl diese Situationen noch gar nicht zustande gekommen но sind. Но Бог уже проговорил свое слово. Aber Gott hat bereits sein Wort durchgesprochen. Это был как бы Божий план для этого человека в мельчайших подробностях. Das war wie ein Plan Gottes in allen Einzelheiten. И когда человек встал, und als der Mensch aufgestanden его ist, колчан был полный. War sein Köcher komplett voll. И он был полностью снаряжен для этой жизни. Und war komplett ausgerüstet für dieses Leben. Он был полностью готов, чтобы сражаться. War absolut bereit, zu kämpfen. Чтобы идти и исполнить свое предназначение. Zu gehen und seine Bestimmung, seine Berufung zu erfüllen. И Господь говорит ему, иди. Und Gott sagt zu ihm, geh. Знаете, меня так это вдохновило. Wisst ihr, das hat mich so begeistert und inspiriert. Как Бог нас призывает. Wie Gott uns so beruft. Не знаю, я испытала такой восторг. Ich weiß nicht, wie ihr, aber ich habe so eine Begeisterung gefühlt. Да, вот смотрите, во-первых. Schaut her, in erster Linie. Когда Иисус когда мы принимаем Иисуса в свое сердце. Also wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Он снарядил каждого из нас. Er hat jeden von uns ausgerüstet. Своими дарами. Mit seinen Gaben. Для дальнейшего пути с ним. Für den weiteren Weg mit ihm zusammen. И вот эти его сокровища наполнили наш колчан. Also das heißt, seine Schätze haben unseren Köcher gefüllt. Mm-hmm. Во-вторых. Zweitens. Это относится также к к новой, к рожденной жизни. Das hat einen Bezug auf das neue Leben, das, was von Neuem geboren ist. Вы знаете, что ни один человек не рождается в этот мир нищим? Wisst ihr, dass kein einziger Mensch auf dieser Erde arm, auf diese, also in diese Welt reinkommt oder geboren wird? Вот ты видишь младенца. Also du siehst einen Säugling. А Бог видит воина. Aber Gott sieht einen Kämpfer. У которого колчан уже полный. Dessen Köcher schon längst voll ist. Кто-то понимает меня, о чем я говорю? Versteht mich jemand hier, wovon ich spreche? Да. Окей, спасибо. Danke. А мы иногда часто так думаем. Aber manchmal denken wir so. О, если бы у меня было то или это. Wenn ich das und jenes hätte. О, если бы у меня был муж. О, wenn ich einen Ehemann hätte. О, если бы у меня был талант. О, wenn ich ein Talent hätte. О, если бы у меня было время. О, wenn ich Zeit hätte. Нет. Nein. Если бы у тебя было желание, wenn du den Wunsch hättest, потому что Бог все тебе уже дал. Denn Gott hat bereits dir alles gegeben. Твой колчан полный. Dein Köcher ist voll. Все тебе дал. Er hat dir alles gegeben. Другое дело, проверь, ну, нет ли там дырки, да, в твоем колчане. Andere Sache, man sollte prüfen, ob vielleicht ein Loch in deinem Köcher da ist. Давайте прочитаем Римлянам 11:33. Lass uns aus Römer 11:33 lesen. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! О, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Бездна богатства, also die Tiefe des Reichtums, премудрости, Weisheit, ведение Божие, Erkenntnis Gottes, бездна, diese Erkenntnis, ну, diese Tiefe. В русском языке это означает без дна, да? Also in Russisch heißt das ohne einen Boden. Да, то есть копай, копай до бесконечности, никогда эти сокровища не иссякнут. Es ist, es geht, es wird nie, nie ausgehen, sozusagen. Твой колчан всегда будет полный. Dein Köcher wird immer voll sein. Если будешь копать. Wenn du graben wirst. Вот другое дело. Andere Sache? В какие мишени ты пускаешь свои стрелы? Welche Zielscheiben du anvisierst und deine Pfeile dorthin schießt? Куда ты расходуешь тот потенциал, который вложил в тебя Бог? Wohin investierst du dein Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat? Узнал ли ты свое призвание? Hast du überhaupt deine Bestimmung, deine Berufung erkannt? Услышал ли ты его слово в те ситуации, которые происходят сейчас в твоей жизни? Hörst du denn seine Stimme, wo Gott in diese Situationen spricht, die, in denen du dich gerade befindest? Потому что у Бога уже было решение для твоих ситуаций, когда их еще даже не произошло. Denn Gott hat bereits eine Lösung gehabt, bevor überhaupt diese Situationen zustande kamen. Знаете, поэтому это так важно. Deswegen ist es so, so wichtig. Искать сокровища. Das, den Schatz zu suchen. Небесные сокровища. Himmlischen Schatz zu suchen. Познать Бога. Gott zu erkennen. И быть слышащим его слова. Und ein Hörender von seinem Wort zu sein. Быть слышащим. Ein Hörender von diesem Wort живым, zu sein. Lebendig zu пробужденным, sein. Erweckter Mensch zu sein. Воин. Ein Kämpfer. Воин. Ein Kämpfer. Воин. Ein Kämpfer. Вот Господь сегодня зовет тебя по твоему имени. Gott ruft dich heute nach deinem Namen. Воин. Kämpfer. Не знаю, как это могут быть имена, моей фантазии не хватает. Ich weiß nicht, welche Namen es noch gibt. Meine Fantasie reicht wahrscheinlich nicht aus. Меня это приводит в такой восторг. Also mich hat das so dermaßen begeistert. Узнай, какие там Бог нам имена дал. Zu erfahren, welche Namen Gott uns überhaupt so gegeben hat. Если представить себе, wenn man sich vorstellen kann, Божьи мысли, они так высоки для нас, так высоки для dass нас. Gott seine Gedanken so hoch sind. То я представляю, какие там должны быть имена. Dann stelle ich mir vor, was für Namen er für uns so ausgedacht hat dort. Okay. Okay. Давайте дальше. Lass uns weitermachen. Знаете, я иногда общаюсь с разными христианами. Ich unterhalte mich mit verschiedenen Christen. Знаете, и некоторые готовы на все, что угодно с Богом. Also manche sind bereit, egal für was, mit Gott zu gehen. Они верят, что с Богом возможно все. Sie glauben, dass mit Gott alles möglich ist. Хоть по воде, хоть по небу. Ob auf dem Wasser oder im Himmel. А вот есть другие, und es gibt andere, которые тщательно отсеивают, die ganz, ganz pingelig absehen oder aussehen. А где написано? Wo steht es geschrieben? А прецеденты есть? Gibt es Präzedenzfälle? А может быть это твое, твое плотское желание, а не вера? Vielleicht ist das einfach nur dein fleischlicher Wunsch und nicht der Glaube. И они остаются на том уровне, там, где они есть. Und sie bleiben auf der Ebene, auf diesem Niveau, wo sie waren. И знаете, есть еще третья группа людей. Wisst ihr, es gibt eine, noch eine dritte Gruppe von Menschen, которые очень боятся выйти за рамки привычного. Die absolut Angst haben, über die Grenzen des Gewöhnlichen hinauszugehen. И они готовы всю жизнь питаться какими-то крошками. Und sie sind bereit, ihr ganzes Leben nur irgendwelche Krümel abzubekommen. И они остаются полуголодными. Und sie bleiben immer so halb, halb satt oder halb verhungert. Но это не то, что хочет Бог для своих детей. Aber das ist nicht das, was Gott für seine Kinder will. Скажи аминь. Sag mit mir Amen. Аминь. Amen. Бог хочет что-то большее для нас. Gott möchte etwas Größeres, etwas mehr für uns. Давайте прочитаем наш главный текст сегодня. Lass uns heute unser Haupttext lesen. Ephesians 1:17-19 стих. Epheser 1, die Verse 17 bis 19. Немножко отражено, видите, в нашем флаере. Da seht ihr hier. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen seines Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und здесь Павел молится, hier betet Paulus, чтобы Ефесяне, dass die Epheser, получили дух мудрости и откровения, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommen, чтобы что-то познать, um etwas zu erkennen, что-то познать, etwas zu erkennen. Так, дух мудрости и откровения. Also der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Mm-hmm. Вот мудрость и откровение, они тесно связаны друг с другом. Also Weisheit und Offenbarung sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Мудрость, Weisheit, она позволяет видеть нам и понимать суть вещей. Das erlaubt uns zu sehen und zu verstehen den Sinn der Sache. И понимать, что происходит в какой-то определенной ситуации, и принимать правильное решение. Und hilft uns zu verstehen, in bestimmten Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Мудрость, она видит объемно, а не с одной какой-то стороны. Die Weisheit sieht alles umfassend, vollumfassend und nicht nur von einer Seite. Откровение же und Offenbarung помогает нам, открывает нам тайны Божьи. Hilft uns, Gottes Geheimnisse zu offenbaren, also да. zu sehen. Откровение позволяет нам как бы проникнуть вот самое естество Бога. Also die Offenbarungen helfen uns wirklich in die Natur Gottes zu durchdringen oder zu sehen oder sich einzutauchen. Это не какие-то факты. Das sind nicht irgendwelche Fakten. Не какие-то, ну, такие знания о Боге, да? Oder bestimmtes Wissen über Gott. Ну, например, я знаю, что Бог есть. Oder zum Beispiel, ich weiß, dass es Gott gibt. Я знаю, что Бог добрый, любит всех. Ich weiß, dass Gott gütig ist und dass er alle liebt. Нет. Nein. Но когда тебе приоткрывается завеса, aber wenn der Vorhang für dich aufgeht, и ты начинаешь видеть и понимать то, что скрыто от других, und du fängst an zu verstehen und zu sehen das, was von den anderen verborgen ist. Кто-нибудь хочет получить откровение? Möchte jemand eine Offenbarung bekommen? Хотите получить откровение? Wollt ihr, ну, давайте не будем такими скромными. Lass uns bitte nicht so bescheiden я знаю, sein. Что вы очень скромные. Ich weiß, ihr seid alle sehr bescheiden. Но мы хотим aber wir wollen, получать oder? Откровение. Wir wollen wirklich Offenbarungen потому bekommen. Что это жизнь. Denn das bedeutet Leben. Потому что без откровения это болото. Denn ohne Offenbarung ist es ein Sumpf. Мы хотим. Wir wollen получать откровение. Wir wollen die Offenbarungen потому bekommen. Что оно дает жизнь. Weil es schenkt Leben. И вот мудрость в том, когда ты копаешь Писание. Und die Weisheit besteht darin, wenn du in der Schrift gräbst. Когда ты углубляешь свои отношения с Богом. Wenn du deine Beziehung zu Gott vertiefst. Когда ты хочешь получить откровение. Wenn du eine Offenbarung bekommen möchtest. Что тебе надо делать? Was musst du machen? Копать. Graben, die Schrift graben. Без мудрости откровение не придет. Ohne Weisheit wird keine Offenbarung in dein Leben kommen. А мудрость в том, чтобы копать Писание. Und die Weisheit besteht darin, in der Schrift zu graben. Давайте прочитаем Притчи 2:1-6. Lass uns mal aus Sprüche 2 oder 3? 3. Aus, also 3. Mm-hmm. 1-6. 1-6. Соломон своему сыну пишет. Salomo schreibt an seinen Sohn. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Also das ist Kapitel 2, 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Wow. Ah, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Здесь Соломон говорит: "Сын, бери лопату и копай." Ihr schaut so aus, als ob Salomo zu seinem Sohn sagt: "Nimm einen Spaten und grabe, also suche, suche." Как серебро, как сокровище. Wie Silber, wie einen Schatz. Мудрость, откровение – это скрытые небесные сокровища. Also Weisheit und Offenbarung sind wie vergrabene Schätze. Если ты их откопаешь, wenn du sie ausgräbst, ты будешь очень благословен. Du wirst sehr, sehr, sehr gesegnet. Аминь. Amen. И когда просвещается очи сердца, und wenn deine wenn die Augen deines Herzens erleuchtet werden, тогда приходят откровения. Dann kommen die Offenbarungen. Вот об этом молился Павел. Über das hat Paulus gebetet. О чем он еще молился? Über was hat er noch gebetet? Что надо было увидеть Ephesianам? Also was mussten die Epheser noch sehen? Первое, давайте еще текст посмотрим. Lass uns noch mal Epheser 1, 17 bis 19 angucken. Да, Ephesian, давайте еще раз, да? Lass uns das noch mal auseinandernehmen. Okay. Ephesianum. Epheser 2. 1, 17, 19. Epheser 1, 17 bis 19. Okay, смотрите. Первое. Надежда призвания. Also das Erste ist die Hoffnung seiner Berufung. Богатство славного наследия для тех, кто следует за Иисусом. Also Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes für diejenigen, die Gott nachfolgen. И третье. Насколько неизмеримо велика Его сила, действующая в тебе и во мне. Und das Dritte, wie groß seine überwältigende Kraftwirkung in uns ist. Действующая в тебе и во мне. Die in dir und in mir wirkt. Действующая. Die wirkend ist, also die da ist. Okay. Okay. Надежда призвания, что это? Also was ist die Hoffnung seiner Berufung? Вот в этом месте Писания. Also in dieser Schriftstelle имеется в виду не предназначение, призвание, wird nicht die Berufung an sich gemeint, а то, что Бог призвал тебя в свой свет, sondern das, dass Gott dich durch Jesus Christus berufen hat. Он призвал тебя в свое присутствие, вечную жизнь. Er hat dich in seine Gegenwart berufen und in seine Gegenwart. Он позвал, а ты услышал. Er hat dich gerufen und du hast gehört. И это то обетование, которое исполнил Иисус на кресте. Und das ist die Offenbarung oder diese Verheißung, was Jesus am Kreuz erfüllt hat. Иисус обещал вечную жизнь. Jesus versprach ein ewiges Leben. И это есть надежда нашего спасения. Und das ist die Hoffnung unserer Rettung. Иоанна 17:3. Johannes 17:3. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога, и послан тобой Иисуса Христа. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gottes, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. У Иисуса все очень логично. Bei Jesus ist eigentlich alles logisch. Вот тут Женя говорил про логику, да? Eugen hat hier über die Logik geredet. Ну, не всегда может быть аналогично, но вообще логично. Nicht immer ist logisch, aber eigentlich fast immer. Потому что даже дитя пойдет и не заблудится, написано, да? Ну, в принципе, логично. Denn es ist geschrieben, auch wenn ein Kind geht, es wird sich nicht verirren, also. Что есть жизнь вечная? Also, was ist das ewige Leben überhaupt? Знать истинного Бога. Den wahren Gott zu kennen. Вечная жизнь – это сокровище, которое Господь нам дает. Weil ewiges Leben ist eben dieser Schatz, was Gott uns gegeben hat. Это значит знать истину о Боге. Das bedeutet, die Wahrheit über Gott zu kennen. Знать его лично. Ihn persönlich zu kennen. Не религия. Nicht Religion. Но отношения. In der Beziehung. Второе. Das Zweite. Богатство славного наследия его для святых. Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen. Oder seine Heiligen. Наследие, наследство, да? Also Reichtum deines Erbes, also Erbschaft. Это вообще-то что-то как бы для будущего, да, на будущее. Das ist etwas, was für die Zukunft gedacht ist. Но в принципе можно пользоваться уже сейчас чем-то, правда? Aber im Prinzip kann man etwas bereits schon jetzt nützen. Сначала прочитаем Деяния 2:39. Lass uns erst einmal Apostelgeschichte 39. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. Denn auch euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzugerufen hat. Кому принадлежит? Herzugerufen wird. Нам принадлежит. Also wem gehört das? Es gehört Что uns. Именно нам принадлежит? Also was genau gehört uns überhaupt? Спасение души и вечная жизнь. Die Rettung unserer Seele und ewiges Leben. Это к будущему. Das gehört, das, Свобода от das греха. Ist für die Zukunft. Die Freiheit von der Sünde. О, да, это сейчас. Ja, das ist jetzt für jetzt. Принадлежность к Божьему естеству. Zugehörigkeit zu Gott, seine Natur. Да. Ja. Написано, да, вы его род. Помните, да? Ihr könnt euch erinnern, es hat geheißen, ihr seid seine Sippe oder gehört Ты zu ihm. Ты новое творение. Du bist eine neue Kreatur. Okay, исцеление. Okay. Heilung. Halleluja. Halleluja. Победа. Sieg. Причем не просто победа. Und это dabei nicht einfach so ein Sieg. Но позиция победителя. Sondern die Position eines Kämpfers oder eines Siegers. Выход из любой ситуации. Ausweg aus jeder Situation. Иисус сказал, я с вами до скончания века. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch bis, bis in die Ewigkeit. И кто против тебя? Да? Wer ist gegen dich? Okay, следующее. Божья поддержка. Also das nächste, Gott seine Unterstützung. Утешение. Sein Trost. Святой Дух в тебе. Der Heilige Geist ist in dir. Мудрость. Weisheit. И много еще Und другое. Und vieles andere noch mehr. Награда за труды для него. Belohnung für deine Werke. Благословение уже сейчас. Schon jetzt das bestehende Segen. Wow. Wow. Давайте мы его прославим за это. Lass uns noch mal Gott eine große Спасибо, Applaus schenken dafür. Спасибо, папочка. Да, смотрите, третье. Schaut hier das dritte. Величие, могущество Его действующего в нас. Die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns. Если ты это познаешь, wenn du das erkennst, тебе откроются такие сокровищницы. Es werden solche Schätze für dich offenbar. Безграничность. Grenzenlosigkeit. Божьих возможностей. Von Gott seinen Möglichkeiten. В реале, а не в теории. In Realität und nicht в реале. In der Theorie. In der Realität. Вы знаете, бывает, что Божье могущество, оно как бы незаметно для самого человека. Wisst ihr, es kann vorkommen, незаметно для человека. Es kann manchmal vorkommen, dass es nicht sichtbar oder nicht bemerkbar für einen Menschen. Да, иногда кажется, о, Бог меня не слышит, Бог меня не видит. Und да. Manchmal kommt es so vor, oh Gott hört mich nicht, er sieht mich nicht. Если тебя одолевают такие мысли, wenn solche Gedanken dich überwältigen, я хочу тебя спросить, will ich dich eins fragen. Когда ты последний раз открывал Библию? Wann hast du das letzte Mal die Bibel geöffnet? Потому что там записаны такие слова. Denn dort sind solche Worte hineingeschrieben. В них столько вдохновения. In denen die tragen in sich so viel силы, Begeisterung und so viel Kraft. Что нужно еще постараться, чтобы отчаяться? Dann da muss man sich viel bemühen, um traurig zu sein oder даже в имени niedergeschlagen. Иисуса скрыто такое могущество. Sogar im Namen von Jesus ist so eine Macht verborgen. Повинуется все. Denn ihm gehorcht alles. Бесы изгоняются. Dämonen werden ausgetrieben. Болезни исцеляются. Die Krankheiten werden geheilt. Мертвые воскресают. Die Tote werden auferstehen. Что вы не знали, что мертвые воскресают? Habt ihr nicht gewusst, dass die Toten auferstehen? Не знали, что мертвые воскресают? Habt ihr das nicht gewusst? Тогда вы отстали от жизни. Dann seid ihr dem Leben hinterher. Ой, посмотрите, в Ютубе столько свидетельств. Schaut her, auf YouTube gibt es so viele Zeugnisse. Южноамерика, Африка, я не знаю. Südamerika, in Afrika. Почему там больше? Ну, может быть, потому что у них вера такая детская, не знаю. Ich habe mich gefragt, wieso ist es dort so viel, aber vielleicht ist der Glaube bei denen einfach größer und wie Kind. И знаешь, also kindlicher Glaube. Вообще-то ты уверовал в Бога, в Иисуса, именно потому, что Его могущественная сила сделала это возможным для тебя. Weißt du hast deswegen an Jesus überhaupt geglaubt, weil seine Kraft, Wirkung oder seine mächtige Wirkung oder Kraft das in dir hervorgerufen hat. И Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Und er verwandelt uns in sein Abbild, in Jesus Christus sein Abbild. И да, в начале своего пути за Богом человек думает, Zu Beginn seines Weges eines Christen. Und думает, oh, ну в принципе я не такой уж и грешный. Oh, im Prinzip bin ich nicht einmal so ganz sündig. Ну, не убил, не ворую, ну по принципам живу, да. Also ich habe niemanden getötet, ich habe nicht gestohlen, also ich versuche nach den Prinzipien Gottes zu leben. Ну, проходит какое-то время. Aber es vergeht eine bestimmte Zeit. И человек начинает понимать. Der Mensch beginnt zu begreifen. Боже, я такой грешный. Gott, ich bin so dermaßen sündig. Я просто не смогу без тебя дойти до небес. Ich werde einfach ohne dich nicht schaffen bis zum Himmel. Понимаете меня, да? Versteht jemand von dir, von euch hier? Okay. Вот только Божье могущество. Also nur Gott seine Größe. Его сила. Seine Kraft. Способны довести нас до небес. Sind fähig uns bis zum Himmel zu bringen. Это настоящее сокровище. Und das ist der echte Schatz. Который нам дал Господь. Was uns der Herr gegeben hat. Его великая сила. Seine große Kraft. Который действует в твоей жизни. Was in deinem Leben wirkt. Вот это обетование. Also diese Verheißung. Возьми его сегодня. Nimm das heute mit. И никогда. Слышишь? Никогда. Und schau her, hör bitte zu, niemals. Не сомневайся в Боге. Zweifle nicht an Gott. Mm-hmm. Написано. Steht geschrieben, что Господь, dass der Herr, действующий в нас силу, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Es steht geschrieben, dass Gott für uns so viel tun kann, was, wow. Was unmöglich ist, aber wow. Er kann das tun. Wow. Wow. Господь обещал. Der Herr hat versprochen. Через пророка Иоэля, он проговорил это. Der hat über den Propheten Elisa oder Elia gesagt. Joel. Okay. И в Деяниях мы читаем подтверждение этого. Und wir lesen in Apostelgeschichten diese Bestätigung. Он говорит: "Я изолью от духа моего." Er sagt, ich gieße von meinem Heiligen Geist, да, на всякую плоть, auf jedes Fleisch, и будете пророчествовать, ihr werdet weissagen, и будет видение, ihr werdet Visionen и haben, чудеса, и und знамения, Wunder und Zeichen будут проявляться, werden sich zeigen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Это его могущественная сила делает это. Das ist das, was seine mächtige Kraft macht. Господь дал нам ключи от своей сокровищницы. Der Herr hat uns die Schlüssel von seinem Schatz, von seinem Schatz gegeben. Воспользуйся этим. Gebrauche es. Не будь как эти фарисеи и книжники. Sei nicht wie diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten. У тебя есть ключик. Du hast einen Schlüssel. Воспользуйся этим. Nimm es in Anspruch und gebrauche es. Знаете, так много еще хотелось рассказать вам о других сокровищах. Ich wollte noch so viel über andere Schätze euch erzählen. Да, о мире, который Бог дает, например. Über den Frieden, was Gott gibt und schenkt. О дружбе с Иисусом. Über die Freundschaft mit Jesus. Или о страхе Божьем. Oder über die Ehrfurcht Gottes. Кстати, матери. Übrigens, an alle Mütter. Учите своих детей страху Божьему. Bringt euren Kindern Ehrfurcht vor Gott. Потому что это такое сокровище, denn das ist so ein Schatz, которое обеспечит их на всю их жизнь, was sie versorgen wird für komplett ihr Leben. Это сокровище, dieser Schatz, убережет их души от гибели, wird ihre Seelen vom Fall beschützen. Ну, уже нет времени, к сожалению. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Давайте мы помолимся. Lass uns gemeinsam beten. И попросим Бога, чтобы Он открыл нам. Und wollen Gott drum bitten, dass er uns offenbart. В чем? Вот in was состоит эта надежда призвания, как мы слышали? In was besteht diese Kraft der Berufung? В чем есть богатство Его наследия? In was liegt diese Reichtum seines Erbes? И как проявляется Его сила und в твоей моей жизни? Wie wirkt oder wie zeigt sich seine Kraft in unserem Leben? Чтобы Бог открыл нам глаза. Damit Gott uns unsere Augen öffnet. Сейчас просто закрой свои глаза. Schließ einfach jetzt deine Augen. Немножко побудь наедине с Богом. Und bleib ein wenig in der eins, also eins zu eins mit Gott. Господь, действуй сейчас. Herr, wirke du jetzt. Действуй сейчас, Дух Божий. Wirke du jetzt, Geist Gottes. Дай мне эту мудрость и откровение. Gib uns diese Weisheit und die Offenbarung. Чтобы нам видеть. damit wir sehen können, понимать твою волю в своей жизни, und dass wir deinen Willen in unserem Leben verstehen können, чтобы могли увидеть вот эту полноту, которую ты нам всегда хотел дать, dass wir diese Fülle sehen können, was du uns immer geben wolltest, чтобы мы имели понимание, как нам войти в эту полноту, damit wir Verständnis haben, wie wir in diese Fülle hineingehen können. Господь, дай нам увидеть, Herr, helfe uns zu sehen, те сокровища, которыми ты одарил нас, die Schätze, mit was du uns beschenkt hast, чтобы мы увидели, что наш колчан полный, dass wir sehen, dass unser Köcher voll ist, мы имели веру, damit wir einen Glauben haben, идти и приносить плод для тебя, und Frucht zu bringen für dich. Дай нам понимание, gib uns Verständnis, какое у нас предназначение, welche Berufung und Bestimmung haben wir, чтобы могли жить в твоей воле, damit wir in deinem Willen uns befinden, чтобы мы могли исполнить то слово, которое ты сказал, damit wir dieses Wort erfüllen können, was du zu uns gesprochen hast, и каждый из нас, und dass jeder von uns мог пройти тот путь, den Weg gehen kann, славный путь, diesen herrlichen Weg, и прославить тебя, und dich zu verherrlichen, наш драгоценный Господь, unser Lieber Vater, мы поклоняемся Тебе своей жизнью. Wir beten dich an mit unserem Leben. Даже если мы еще не совершенны, auch wenn wir noch nicht vollkommen sind, даже если мы ничего не понимаем, auch wenn wir noch nichts verstehen, мы, может быть, в начале нашего пути, vielleicht sind wir noch zu Beginn unseres Weges, но мы принадлежим Тебе, aber wir gehören zu dir, мы принадлежим к Твоему роду, wir gehören zu deiner Art, мы не принадлежим к этому миру, wir gehören nicht zu dieser Welt, мы новое творение, wir sind eine neue Schöpfung. Господи, Ты даешь Herr, нам знание, откровение и мудрость, wissen, offenbarungen und Weisheit, как нам поступать, wie wir handeln sollen. Я благодарю Тебя, ich danke dir, Herr, что здесь есть люди, dass hier Menschen sind, которые сегодня приняли это слово для себя, die heute dieses Wort für sich angenommen haben, которые сегодня открыли вот эти сокровищницы, die heute ihre Schatztruhen aufgemacht haben. Господь, я благодарю Тебя, Herr, ich danke dir. Пусть они найдут то, что нужно для них, Отец. Herr, lass sie finden das, was sie brauchen. Ты нас созидаешь. Du, Herr, erbaust uns. И пусть твои ценности, und deine Werte, они станут нашими ценностями, sollen zu unseren Werten werden. Мы видели всегда тебя перед собой. Dass wir dich immer vor uns sehen. Ходили перед тобой. Dass wir vor dir wandeln. И сделай наши уши слышащими. Und mach unsere Ohren hörend. Слышащими тебя. Hörend deine Stimme, Herr. Быть водимыми тобой. Und von dir geleitet werden. Господь, пусть придет это откровение. Herr, diese Offenbarung soll kommen. Что значит быть не от этого мира? Was bedeutet nicht von dieser Welt zu sein? Что значит принадлежать тебе? Was zu bedeuten hat, я zu прошу dir zu gehören. Сейчас Дух Божий. Ich bitte dich, открой, Господь, открой, offenbare, Господь. Offenbare, zeige. Открывай сейчас, Господь. Herr, zeige du jetzt. Zeige du jetzt, Heiliger Geist. Дух Божий, Geist Gottes. Handle jetzt. Да, Господь, открывай сейчас, Господь. Offenbare jetzt. И пусть вера растет. Und der Glaube soll wachsen. Вера поднимается. Und dass der Glaube einfach größer wird. Пусть оживает дух. Dass der Geist lebendiger wird. У тебя нет никаких ограничений. Du hast überhaupt keine Grenzen. Мы верим, Господь. Wir glauben, Herr. Мы принимаем это сегодня. Wir nehmen das heute an für uns. Прославляем тебя. Wir preisen dich, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns einen großen Applaus unserem Herrn geben. Danke für dieses wunderbare Wort.